sir. How about they regret that? Thank you. Niemand, kein Mensch in der Lage ist, einen Junkie das Fixen auszureden. Sie können jahrelang auf ihn einreden, aber früher oder später wird sie wieder packen. Vielleicht ein Dope, vielleicht ist es Benzin, vielleicht ist es bloß Leim oder einfach mal. Vielleicht schießt er sich eine Kugel ins Gesicht. Stoppschild lesen, wenn ich auf dem Dreckszeug bin. Dann habe ich einen tierischen Knick in der Optik. Außerdem verdiene ich keine Uptown-Pusher für so einen gepanschten Downtown-Scheiß. Was ist das denn? Aufhören sofort. Bist du verrückt, Mann? Ich kann doch nicht mal ein Stoppschild lesen, wenn ich auf dem Dreckszeug bin. Dann habe ich einen tierischen Knick in der Optik. Außerdem verdiene ich keine Uptown-Pusher für so einen gepanschten Downtown-Scheiß. Have any children that live? Sir, yes, sir. How about they were turned down?